Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Das Image der blonden Sauberfrau, süß und unschuldig, verkörperte Doris Day wie kaum eine andere Hollywood-Ikone. Dabei hatte die Schauspielerin und Sängerin, die über 29 Alben im Lauf ihrer Karriere aufgenommen und fast 40 Filme gedreht hat, durchaus viele andere Seiten. Rund einen Monat nach ihrem 97. Geburtstag ist Doris Day jetzt gestorben und Bernd Sobolla erinnert an sie. Doris Day wird 1922 als Doris Mary Ann Keppelhoff in Cincinnati geboren. Ihre Eltern haben deutsche Wurzeln. Ihr Vater ist Musiklehrer, ihre Mutter überträgt eigene unerfüllte Schauspielambitionen auf die Tochter. Doris hingegen träumt davon, Tänzerin bzw. Sängerin zu werden. Ab 1939 tritt sie im Rundfunk und in Nachtclubs auf, singt in Bands von Bob Crosby und Les Brown und hat 1944 mit dem Song Sentimental Journey ihren ersten Nummer-1-Hit. Es folgen Hits wie My Dreams Are Getting Better All the Time und Day by Day. Angelehnt an diesen Titel entsteht der Künstlername Doris Day, auch wenn sie beteuert, keine Karriere angestrebt zu haben. I wanted to be a homemaker. Als kleines Kind wollte ich Hausfrau werden und dachte an keine Karriere. Ich wollte heiraten, Kinder und einen Mann haben. Ich war da ganz altmodisch, aber es funktioniert nicht. 1947 engagiert das Hollywood-Studio Warner Brothers Doris Day und bringt ihren ersten Film Zaubernächte in Rio von Regisseur Michael Curtiz in die Kinos. Das Werk wird ebenso ein Erfolg wie die Musicals Romanze mit Hindernissen oder Man soll nicht mit Liebe spielen. Doris Day avanciert zur Komödiantin und zum Publikumsliebling und spielt 1953 die Westernheldin Calamity Jane, die nicht nur singen kann, sondern zugleich Managerin ist und sich in der Männerwelt durchsetzt. Doris Day bekennt, dass Jane ihrem eigenen Wesen sehr nahe kommt. I think Calamity Jane is the real me. I do. I've always said that. Doris Day verkörpert all das, was Amerika in der Nachkriegszeit liebt. Sie sieht blendend aus und ist immer gut gelaunt, das nette Mädchen von nebenan mit dem gewissen Etwas. Privat läuft es weniger rund. Ihre erste Ehe mit dem gewalttätigen Posaunisten Al Jordan scheitert nach nur 2 Jahren, ebenso ihre zweite Ehe mit dem Saxophonisten George Wheeler. 1951 heiratet sie ihren Manager Martin Melcher. Mit ihm ist sie bis zu dessen Tod 1968 verheiratet. Doch Melcher hat nur mäßigen Erfolg als Manager. Indirekt thematisiert der Film Love Me or Leave Me, den sie 1955 mit James Cagney dreht, ihre eigene Situation zwischen Karriere und Eifersucht. Darin spielt sie eine Sängerin, die sich von ihrem zwielichtigen Manager eingeengt fühlt. I was a hit tonight. A big hit. It's a chance to be somebody. It's the Follies. It's Broadway. It's a chance to meet decent people and to make friends. It's what I've wanted and what I've worked for. Why should I leave it? What sense does it make? It doesn't have to make sense. It's what I want the way it's going to be. You can't tell me what to do. Ende der 1950er Jahre ist die Zeit der Musicals vorbei. Doris Day fühlt sich ausgebrannt und Unterhaltungsfilme, die sie mit Clark Gable oder Jack Lemmon dreht, gehen an der Kinokasse unter. Anfang der 60er Jahre wagt sie einen Neuanfang, wendet sich der romantischen Komödie zu und findet in Rock Hudson den perfekten Partner. Bettgeflüster wird ihr größter kommerzieller Erfolg und sie erhält eine Oscar-Nominierung. Darin spielt sie eine sittsame Innenarchitektin, die sich ihren Telefonanschluss mit einem draufgängerischen Komponisten teilen muss. Miss Morrow, warum fesseln Sie meine persönlichen Angelegenheiten so? Ich finde sie durchaus nicht fesselnd, sondern widerwärtig. Ich beschwere mich auch nicht bei der Telefongesellschaft über Ihre Affären. Ich habe keine Affären, Mr. Allen. Kann ich mir denken. Was wollen Sie damit sagen? Ein Pyjama für zwei und Schick mir keine Blumen sind weitere erfolgreiche Filme mit Rock Hudson. Aber auch Ein Hauch von Nerz mit Cary Grant oder Eine zu viel im Bett mit James Garner. In einer Zeit, da Schauspielerinnen wie Marilyn Monroe oder Jane Mansfield ihren Sexappeal zur Schau stellen, wirkt Doris Day wie ein moralisches Gegengewicht, steht für die Kontenance der kultivierten Welt. Hinter der Kamera zeigt sich Doris Day unnachgiebig, besteht zum Beispiel darauf, ihre rechte, schönere Gesichtshälfte zu zeigen und keinen Zentimeter Haut zu viel. So erhält sie 3-mal den Golden Globe als beliebteste Schauspielerin der Welt und 4-mal den Golden Apple Award, den sauren Apfel, für die unkooperativste Schauspielerin. Ab Mitte der 60er Jahre sind tugendhafte Frauentypen kaum noch gefragt. 1968 wird Doris Day die Rolle der lasterhaften Mrs. Robinson in die Reifeprüfung angeboten, doch sie lehnt ab und zieht sich aus Hollywood zurück. Im gleichen Jahr stirbt ihr Mann, dessen Partner ihr gemeinsames Vermögen fehlinvestierte. Doris Day ist pleite. Fürs Fernsehen übernimmt sie die Sitcom The Doris Day Show und andere TV-Formate, die sie in den 70er und 80er Jahren erfolgreich präsentiert und produziert. Mit Doris Day verlieren wir eine Schauspielerin, die für eine Hochzeit der romantischen Komödie steht. Keine Leinwandrebellin, aber eine Frau, die ziemlich selbstbestimmte Charaktere spielte. Na, wie ist es? Ich würde schrecklich gern kommen, Mr. Beasley. Wenn ich Sie nur nicht so scheußlich, penetrant und ekelhaft fände. Das ist natürlich individuell gesehen.